Der DDR ab 20.05 Uhr hier im Programm Bayern 2. Es ist jetzt 16.30 Uhr, halb fünf. Zündfunk. Bild. Bites. Gebissen. Unser Computermagazin. Heute ist wieder Montag und früher als gewohnt, gell? Normalerweise geht es 1,5 Stunden später weiter. Ging es weiter. Wir haben in diesem Jahr ja eine neue Sendungsstruktur im Bayerischen Rundfunk und deswegen müsst ihr euch langsam auf diese vorverlegte Zeit fürs Computermagazin gewöhnen. Also 16.30 Uhr geht es jetzt immer los und um 17 Uhr geht es dann weiter mit dem Zündfunk mit Wolfgang Truger. Wolfgang, was gibt's denn? Da gibt es junge Menschen, die Ziele, die ganz bestimmte Ziele, große Ziele 89 sich gesetzt haben. Jemand, der Industriedesigner werden will, nach New York geht. Jemand, der eine Gruppe, die sich mit dem tropischen Regenwald auseinandersetzt, gründen und eintragen lassen will in diesem Jahr. Jemand, der mit 23 Konzertveranstalter ist, dieses Jahr Chuck Berry groß rausbringen will in Deutschland, eine Tour auf die Beine stellen. Und eine Schauspielerin, Antje Schmidt, die Hauptdarstellerin im Schwarzenberger Film Beim nächsten Mann wird alles anders ist. Sie will ihren Durchbruch haben dieses Jahr. Und die Musik? Musik, oh, da kann ich jetzt gar noch nicht so viel dazu sagen. Du bist sagen. Noch in der Auswahl. Ich bin Prozedur. Noch in der Auswahl. The Fall wird dabei sein, Laibach wird dabei sein. So in der dazwischen, alles was dazwischen. Das also ab 17.04 Uhr bis 18 Uhr mit Wolfgang Truger. Und im Computermagazin gibt es heute ein großes Thema, nämlich Mailboxen im Zusammenhang mit Nazi-Software, Spiele, die aus dem rechtsradikalen Bereich kommen. Eine Diskussion, die bei uns schon vor längerer Zeit geführt wurde im Computermagazin des Zündfunks, aber nun aus irgendeinem Grund, vielleicht haben sie gerade ein Diskussionsloch, mal wieder aufkommt und wir wollen das mal von neuen Aspekten aus beleuchten. Unter anderem hört ihr ein Interview mit dem Vorsitzenden des Chaos Computer Clubs Hamburg, Steffen Werneri. Und ich werde euch erzählen, was eine Mailbox überhaupt ist. Und außerdem gibt es ein Protokoll von einer Konferenz, einer Computerkonferenz über dieses Thema Nazi-Spiele. Wir fangen an mit den Footsteps on the Dance Floor. The music don't feel like it did when I felt it with you. Die Musik fühlt sich heute nicht mehr so an, wenn ich sie höre, wie damals, als ich sie noch mit dir zusammen gehört habe. Ist ja immer noch ein Dancefloor-Renner in den Diskotheken, auch in den großen Diskotheken in München wird das Stück immer noch gespielt und man sieht die Leute die Mundbewegungen der Sänger nachmachen, so als wüsste jeder wirklich, worum es hier geht, ja, in den einzelnen Textzeilen. Aber wir können das ja alles nachlesen auf der Plattenhülle. Ja, Mailbox, die, weiblich. Eine Mailbox ist ein Computer, der von anderen Computern angerufen werden kann. Wer eine Mailbox betreibt, hat seinen Computer vorher mit einem Programm versorgt, das ihm dieses Telefonieren mit anderen Computern ermöglicht. Wer eine Mailbox selber anrufen will, braucht auch einen Computer und ein Programm und ein Ding, das den Computer mit dem Telefon verbindet. Es gibt so 300, 400, 500 solcher Mailboxen, man weiß es nicht ganz genau, in der Bundesrepublik. Die meisten werden privat betrieben und bringen keinen Pfennig Geld ein. Hinter vielen steckt einfach Idealismus. Und hinter vielen anderen stecken Computerläden, Elektronikfirmen oder Verlage, die durch die Mailbox dann nebenbei Werbung betreiben. Was Hans Otto aus Ismaning bei sich zu Hause alles basteln muss, um eine Mailbox zu betreiben, wollen wir nicht alles untersuchen. Wir nehmen mal an, Karin hat die Nummer von Hans Ottos Mailbox von einem Computerfreund bekommen und ruft einfach mal an. Hans Otto hier, ja, was gibt's? Ach, ist nicht die Mailbox dran? Ah, du bist heute schon die Elfte. Die Box ist von 20 Uhr abends bis 8 Uhr morgens aktiv. Okay, okay, konnte ich ja nicht riechen, Entschuldigung. Ja, ruf halt heute Nacht wieder an, ciao. Ciao. Abends um 10 ist die Nummer ewig besetzt, erst gegen 1 kommt Karin durch. Hallo? Das vertraute Mailbox-Fiepen. Und jetzt verbindet Karin ihren Computer mit dem Telefon. Sie presst dazu den Hörer in eine steinzeitlich aussehende Vorrichtung, Akustikkoppler genannt, und zack flimmern über ihrem Bildschirm wie von Geisterhand die Worte: Hyperion-Box Ismaning, guten Abend, guten Morgen. Dieses System ist von 20 Uhr bis 8 Uhr online. Du bist der 112. Anrufer, gib deinen Namen ein. Karin ist Mailbox erfahren und gibt nicht Karin Schneider, sondern Crash ein. Crash ist der Deckname, der ihr irgendwann mal eingefallen ist. In der Szene heißt Karin längst nicht mehr Karin, sondern nur noch Crash. Jetzt schreibt Hans-Ottos Ismaninger Mailbox-Computer auf Karins Bildschirm Folgendes. Hallo Crash, ich kenne dich nicht. Du bist neu im System. Als Neuer ist dir der Zugriff zu den Insider-Informationen dieser Mailbox gesperrt. Neue Computerspiele, Hacker-News etc. Du kannst dir aber die Bretter Suche, Verkaufe, aktuelle Diskussion und Veranstaltungshinweise ansehen. Karin wählt V für Veranstaltungshinweise und die Mailbox reagiert, indem sie Konzertdaten und Termine von Flohmärkten und so weiter auf Karins Bildschirm schreibt. Es geht ziemlich schnell. Am Ende der Liste steht: Willst du selber eine Veranstaltung hinzufügen? Karin überlegt sich, ob sie auf den Auftritt von Charlies Funkband am Dienstag hinweisen soll. Warum nicht? Sie tippt ein J für Ja ein und schreibt: Am Dienstag, 17.01. Club Schöffern. Alte Hauptstraße, Linzheim, treten die Renegades auf. Eintritt 6,50 Mark, ermäßigt 4 Mark. Dann schaut sie sich noch die anderen Bretter an. In der Diskussion zum Beispiel geht es um verschiedene Computertypen. Auch da gibt sie ihren Senf dazu. Sie fragt, ob jemand ein ganz interessantes, exotisches Modell kennt, das sie mal in England gesehen hat. Dann verabschiedet sie sich, indem sie Bye-Bye eintippt. Bevor die Verbindung der beiden Computer automatisch abgebrochen wird, schreibt ihr die Mailbox noch auf dem Bildschirm: Diese Verbindung dauerte 9 Minuten 18 Sekunden. Ciao, Crash. Wer als nächster Hans Ottos Ismaninger Mailbox anruft, wird nun auch vom Auftritt der Renegades erfahren und vielleicht Karins Frage, wo man den englischen Kleincomputer bekommt, beantworten. Also Crashs Frage. Crash wird sicher bald mal wieder reinschauen. Wenn eine Mailbox interessante Dinge bietet, zum Beispiel auch Computerprogramme, die sich die Anrufer in ihren eigenen Computer absaugen können, wird sie schnell zum Geheimtipp, ist dann wochenlang überlaufen, sprich dauernd besetzt. Die Computerfreaks wählen sich die Finger wund. Bei kommerziellen Mailboxen ist es oft möglich, dass mehrere Leute gleichzeitig anrufen. In solchen Fällen sind dann auch Konferenzen und Zwiegespräche möglich, natürlich völlig anonym mit Decknamen und ohne Stimmen. Nur die Dinge, die der eine zu Hause in seinen Computer tippt und die dann auf dem Bildschirm des anderen erscheinen. Mailboxen arbeiten mit einem internationalen Code. Das heißt, sie verschlüsseln die Computersignale in Amerika, Frankreich, Japan, der Bundesrepublik und so weiter. Immer auf dieselbe Art in Töne, die dann durchs Telefonnetz geschickt werden können. Aus diesem Grund ist die Mailboxerei zu einer weltweiten Geschichte geworden. Es kostet so viel wie ein normales Telefongespräch. Wenn sich Karins Eltern über die Telefonrechnung in Höhe von 1200 Mark pro Monat wundern, wissen sie jetzt, woran es liegen könnte. Nicht daran, dass Crash paar Mal in Hans Ottos Ismaninger Box war, sondern daran, dass sich Crash auch eine Nacht lang in einer Mailbox in Tokio herumgetrieben hat, mit Japanern, Amerikanern und Schweden chatten, also sich unterhalten über Abrüstung, Greenpeace und die Liebe. Ach so, Telefonnummern von Mailboxen bekommt man am besten von Leuten, die sich schon länger mit Mailboxen beschäftigen. Oder indem man mal eine anruft. Meistens machen auch andere Mailboxen Werbung. Eine mittelmäßig aktuelle Liste einiger bundesdeutscher Mailboxen gibt's kostenlos beim Computermagazin des Zündfunks, Rundfunkplatz 1, 8000, München 2. Stichwort Mailbox-Liste, die Adresse am Schluss nochmal. Mailboxen kommen und gehen, irgendwann wird auch Hans Otto die Schnauze voll haben, keinen Pfennig verdienen und den ganzen Tag das System instand halten und entrümpeln von blöden oder veralteten Nachrichten und immer diese doofen Anrufe, wenn die Box gerade nicht online ist. Zum Schluss noch, was man braucht, um selber Mailboxen anrufen zu können. Einen Computer. Das geht jeder. Einen Akustikkoppler. Der verbindet den Computer mit dem Telefon. Ein Telefon. Und das sollte einen einigermaßen normalen Hörer haben. Und? Ein Programm, das den eigenen Computer in die Lage versetzt, mit dem Mailbox-Computer zu reden. Preis für den Akustikkoppler mit Programm zwischen 200 und 300 Mark. Telefonkosten nach oben offen. Achtung! Mailboxen machen süchtig. Aber. Ich habe am Telefon Steffen Bernieri, er ist einer der Vorstandsmitglieder des Chaos Computer Clubs in Hamburg. Über den Chaos Computer Club werde ich kein Wort mehr verlieren, denn zumindest heute nicht, denn ihr dürftet alle wissen, ob ihr nun computergebildet seid oder nicht, was die Leute getan haben, wie viel sie für Aufklärung auf dem Computersektor gesorgt haben, und deswegen ist Steffen Ende 20 auch immer wieder ein Gesprächspartner hier im Computermagazin des Zündfunks gewesen. Die SPD hat die Staatsregierung in Bayern aufgefordert, Jugendämter und Schulleitungen umgehend über die Gefahren von Computerspielen aus rechtsradikalen Quellen zu informieren. Nach Angaben der SPD, ich zitiere hier eine Nachricht vom deutschen Depeschendienst, nach Angaben der SPD setzt sich ihr stellvertretender Fraktionsvorsitzender im Landtag, Rolf Langenberger, in einer Parlamentsanfrage darüber hinaus für gezielte polizeiliche Überprüfungen elektronischer Mailboxen ein, über die die jugendgefährdenden Spiele oftmals vertrieben würden. Steffen, was meinst du dazu? Ja, ich halte das also für Humbug an der Stelle, muss ich sagen. Ich bewege mich nun einige Zeit auch in der Mailbox-Szene und kann dazu sagen, dass dort also solche Sachen wirklich am Rande nur auftauchen und meistens von den Sysops, also von den Betreuern dieser Mailboxen, auch umgehend entfernt werden. Ich sehe hier, dass das eine künstliche Panikmache ist vor diesen, sag ich mal, vor diesen Nazi-Wehren, vor diesen Nazi-Spielen, die so allgemein schon seit längerer Zeit verbreitet werden, und glaube, dass es überhaupt nicht dienlich ist, das in irgendeiner Form einzudämmen. Die Mailboxen, das muss man noch dazu sagen, das sind sozusagen Pötte, in die verschiedene Computerleute hinein telefonieren, über Telefon ihre Computer damit vernetzen, und der System Operator, der Sysop, der sozusagen da aufräumt, um nicht alles zumüllen sich zu lassen, der ist für so eine Mailbox zuständig. Hast du denn den Eindruck, dass die meisten System Operator eher der linken Szene oder der liberalen Szene oder der freiheitlich-demokratischen Grundordnungsszene zuzuordnen sind? Also ich halte die Großteil der Sysops für relativ unpolitisch, muss ich sagen, und an dieser Stelle auch in diese Richtung natürlich. Also die passen allgemein eh auf, was sie wo wie veröffentlichen, damit sie sich da keinen Ärger mit solchen Sachen einfangen. Es ist ja allgemein so, dass eigentlich immer noch so Angst vor Sex und Pornografie immer noch höher bewertet wurde als so, sag ich mal, Rücksichtnahme bei solchen braunen Spielen oder ähnlichen. Insofern wundert mich das etwas, dass nun in den letzten Wochen vermehrt gerade vor diesen Sachen gewarnt wird, statt eben auch noch auf die anderen Sachen hinzuweisen. Wie zum Beispiel? Na eben, dass es eine ganze Menge von Sexspielen und ähnlichen Sachen gibt. Nur glaube ich, dass dies überhaupt keine Möglichkeiten sind, das in irgendeiner Form einzudämmen, denn wenn ich mich mal so zurückerinnere, haben wir früher an den Schulen bunte Bilder getauscht oder es wurden Fotokopien gemacht oder es gab diese Tonkassetten mit irgendwelchen Liedgut drauf, und heute sind es halt die Computerdisketten. Das verschiebt sich an der Stelle auch nur, und ich halte das also irgendwelche Kontrollmaßnahmen dafür für überhaupt nicht sinnvoll. Da wäre an anderer Stelle eher die Frage zu stellen, warum zum Beispiel diese Sachen gerade nur aus diesem rechten Bereich kommen, also von den Leuten, die eigentlich auch den Volksempfänger eingeführt haben. Und warum da nichts aus ganz anderen Ecken kommt, warum zum Beispiel Autonome nicht irgendwelche Computerspiele aus ihrer Richtung programmieren. Oder man könnte noch weiter fragen, warum zum Beispiel andere gesellschaftliche Institutionen nicht irgendwelche anderen Spiele entwickeln, die, sagen wir mal, so ein bisschen in eine andere Richtung gehen. Vielleicht das Rote Kreuz ein Spiel auf den Markt bringt, wie behandle ich Erstverletzte richtig oder so. Ja, ich meine, das hat ja wohl seine Gründe, dass zum Beispiel die Autonomen, die du anführst, so wie überhaupt die Linken, wahrscheinlich alle so, oder der größte Teil dem Computer mit viel Respekt, aber auch sehr kritisch gegenüberstehen und sozusagen noch ein paar Jahre brauchen, bis sie da drauf sind. Ne? Ja, ich sehe das ähnlich so als so eine Art demagogische Schere im Kopf, die immer so der Kreativität so ein bisschen den Freiraum beschneidet. Und solange, sage ich mal, nicht von allen Ecken irgendwelche Spiele oder Informationen an dieser Stelle verbreitet werden, ist es natürlich klar, dass es dann einseitig gerade in die Richtung derjenigen geht, die das schon besetzen, das Gebiet. Kennst du Leute, die der rechten Szene, den jungen Nationalsozialisten, zuzuordnen sind und die sich mit Computern beschäftigen? Nein, kenne ich nicht. Kennst du solche Spiele aus Mailboxen? Ich habe davon gehört, aber ich habe sowas noch nicht gespielt. Obwohl du viel in Mailboxen drin bist? Nö, also bei mir ist sowas bisher nicht angekommen und ich hänge hier an einem Mailboxnetz mit 40 Systemen und da ist mir sowas bisher noch nicht auf den Tisch gekommen. Also ohne Zweifel existieren jedenfalls solche Spiele, wie auch der zum Beispiel der Anti-Türken-Test, der hier in der Sendung schon vor Ewigkeiten vorgestellt wurde und auf den sie jetzt die anderen Medien so langsam kommen. Glaubst du denn, dass man das Übel wo ganz anders anpacken müsste? Ja, ich sagte schon, dass man das Übel nicht dabei anfassen kann, indem man jetzt also ständig wieder darüber berichtet, dass jetzt wieder so ein Spiel aufgetaucht ist. Man könnte ja schon fast den Eindruck bekommen, dass da durch die Hintertür Werbung dafür gemacht wird. Ich würde es also für viel sinnvoller halten, das wesentlich lockerer anzugehen und vielleicht dann ja auch mal die anderen politischen Kräfte so einen Gedankenstoß zu geben, vielleicht auch selber mal zu gucken, ob sie auf diesem Gebiet nicht auch was tun können. Das heißt, einfach mal ein bisschen mehr Transparenz auf dem Spielemarkt an der Stelle, aus ganz anderen Ecken auch Spiele dort zu vertreiben. Aber solange dieses nicht der Fall ist, werden sich das immer weiterhin die Kräfte einziehen, die schon etwas Erfahrung mit diesen Medien haben und eben auch wissen, dass sie damit eine ganze Menge Leute theoretisch erreichen können. Hältst du es denn für nur eine schlechte Taktik, nun die Mailboxen auch von irgendwelchen Behördenleuten überwachen zu lassen, was da sich so alles abspielt? Oder hältst du es auch für gefährlich für die Mailbox-Szene? Also ich weiß nicht, was das bringen soll. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand in der Lage ist, nun die schätzungsweise 300 bis 500 Mailboxen in Deutschland zu überwachen an der Stelle. Das ist genauso, als ob man nun versuchen möchte, das Telefon zu überwachen an der Stelle und das verhindern möchte, dass jeder irgendwie mit jemand anderem über solche Themen spricht. Man muss einfach mal davon ausgehen, dass eine Kontrolle der Telekommunikationstechniken an bestimmten Stellen halt sehr schwierig und auch nicht gerade sehr, naja, demokratisch ist, sag ich mal, was so die Freiheit betrifft, der Einzelnen im Austausch. Da sind Mailboxen ähnlich anzusiedeln, möchte ich mal sagen, wie zum Beispiel Telefaxgeräte oder wie das Telefon, und solche Techniken kann man einfach nur sehr schwer kontrollieren an der Stelle. Es gibt ja demnächst ISDN, dieses super digitale Telefonkommunikationsnetz. Da könnte man die Kontrolle natürlich wirklich brachial einführen. Ne? Wenn ein Satz zum Beispiel rausgefiltert werden soll, das geht da also einfacher. Das ist ja ein Kritikpunkt, der schon sehr lange auch von uns vorgetragen wird, denn das birgt wiederum die Gefahr, dass sämtliche demokratischen Kräfte dort genauso überprüft werden können wie die undemokratischen. Und das halte ich für noch viel gefährlicher. Letzte Frage. Ihr hattet vor kurzem euren Chaos Communication Kongress, den habt ihr immer Weihnachten in Hamburg. Was kam da so raus? Ja, dieses Jahr hatten wir so als Hauptthemengebiete die Netze, das heißt die Computernetze, die da sind, die Informationsnetze, über die sich Leute austauschen können. Mailboxen sind ja, sag ich mal, Werkzeuge, mit denen mehrere Leute dezentral zusammenarbeiten oder sich austauschen können. Und im Vordergrund standen halt die Fragen, was passiert auf den Netzen, was geht inhaltlich vor. Und wir haben halt festgestellt, dass immer noch sehr wenig inhaltliche Arbeit läuft und das meiste, was passiert, halt von Computerfreaks gemacht wird. Und das sind für uns die Ansätze, auch darüber nachzudenken, wie wir das Wissen über, ja, sag ich mal, den guten Einsatz von Mailbox-Systemen auch in die entsprechenden Kräfte, ja, das an die entsprechenden Leute weiterzugeben. Das heißt, zurzeit ist wieder ein bisschen Ruhe um Chaos Computer Club und ihr wartet darauf, dass irgendwann jemand zu euch kommt und sagt, jetzt bin ich in diesen Superrechner am Mars reingekommen, den die Russen mit den Amerikanern zusammen unter Leitung der Franzosen installiert haben, und dann steht ihr wieder in der Bildzeitung als die bösen Buben. Ach, das ist eine fürchterliche Vorstellung, wenn ich mal sagen möchte, dass die, sagen wir mal, Hacks, die wir veröffentlicht haben, also für mich sind Hacks, die veröffentlicht wurden, im Grunde genommen meistens immer nur Abfallprodukte von irgendwelchen Datenreisen. Und das wird dann von der Presse sehr groß aufgebauscht. Und die ganzen anderen Aktivitäten, die so am Rande laufen, wie der Vertrieb eines Verschlüsselungsprogramms, damit halt jeder seine Daten, die er überträgt, auch verschlüsseln kann, und ähnliche Sachen, die so bei uns laufen, die fallen dann meistens unter den Tisch, weil die kaum einer versteht. Das sorgt dann halt dafür, dass wir dann so als so eine Art künstliche Datensicherheitspolizei angesehen werden. Und das ist überhaupt nicht das, was wir im Kopf haben. Insofern ist so schnell von uns eigentlich keine große Hackermeldung mehr zu erwarten. Uns interessieren in letzter Zeit auch mehr unsere Geschichten und wir haben eigentlich auch keine Lust, nur weil die Polizei sich mit Sachen von 1984 beschäftigt, uns auch immer noch mit der Vergangenheit zu beschäftigen. Wir sind eigentlich schon längst woanders. Das war ein Interview mit dem Chaos Computer Club Vorsitzenden Steffen Vernere. Das habe ich geführt am vergangenen Montag. Und wir werden nun uns richtig ins Leben begeben, nämlich am vergangenen Freitag, den 13. Januar. Kurz vor 9 habe ich in einer Münchner Mailbox, in der mehrere Leute gleichzeitig sein können und diskutieren können, alles über Computer, keiner hört die Stimme des anderen, alle benutzen Decknamen und so weiter, da habe ich eine Diskussion versucht anzuzetteln über diese Nazi-Software-Geschichte. Also bitte stellt euch vor, man ist eingetragenes Mitglied von so einer Box und hat einen Decknamen. Pat kommt zum Beispiel vor, mein Deckname ist der Rost. Es gibt auch noch andere Namen, ich habe alle geändert hier, um das noch anonymer zu machen. Und Pat und ich geraten in diese Diskussion. Man sieht es nur am Bildschirm, also keine Stimme zu hören. Alles, was Michele und ich jetzt wiedergeben, kommt über einen Bildschirm. Schieß los. Ich möchte ein bisschen über Nazi-Software diskutieren. Mal schauen. Was gibt's da zu diskutieren? Naja, die SPD zum Beispiel macht zurzeit einen Vorstoß deswegen. Wollen auch in die Mailbox-Szene reingucken. Die SPD? Diese Wichte. Bist du in SPD? Nee. Ich dachte schon. Sie haben erfahren, dass es rechtsradikale Software gibt. Langsam sinken die auf das Niveau der Grünen. Wieso? Weil sie sich genauso aufführen. Ich mache eine Radiosendung über Computer. Dafür interessiert mich das Thema. Cool. Auf welchem Sender? Im Zündfunk, jeden Montag um 4:30 auf Bayern 2. Du bist im Bayerischen Rundfunk? Dann kannst du gar nicht SPD sein. Hat er einen Witz gemacht, haha. Grins. Ich kenne ein Nazi-Programm. Erzähl. Hitler Diktator, ist so ähnlich wie Kaiser, muss Juden vergasen und Länder erobern. So, und jetzt meldet sich in dieser Mailbox-Konferenz, in der ungefähr 7 Leute gerade drin sind, ein anderer zu Wort, und zwar nennen wir den mal Hyperion. Für welchen Kompi? Damit meint er, für welchen Computer gibt's das Spiel? Und Pat antwortet? C64. Und Hyperion? Ach so. Pat? Läuft mit Emulator auch auf Amiga. Hyperion? Hehe, hab auf meiner MS-DOS-Schüssel keinen 64er-Emulator. Pat? Ist ein ganz nettes Spiel. Ich frag darauf, also ich tippe darauf zurück. Im Ernst? Ja, ist nicht besonders rechtsradikal. Jetzt meldet sich Hyperion wieder. Naja, aus solchen Procs mache ich mir eh nichts. Prox ist das Computerkürzel für Programmen. Aus solchen Programmen macht er sich also nichts. Ich frage, was ist denn gut dran? Nur an ein paar Stellen. Tolles Strategiespiel. So wie die anderen Strategiespiele auch, eben nur braun angehaucht? Solange es das Spiel Kaiser nicht am Amiga gibt, ... Wenn die Sache mit SS und Juden nicht wäre, dann wäre es ein ganz normales Spiel. Wie werden denn die Juden vergast? Als strategisches Zwischenziel? Nö. Schaltet sich mal wieder ein anderer ein und sagt keck. Mit Gas. Hyperion? An alle. Es gibt einen neuen Kabelsender. Jetzt wacht plötzlich Alt auf. Also ich habe alle Decknamen umgeändert. Ich nenne den jetzt mal Alt. Und Alt fragt... Um was geht's? Also es steht am Bildschirm. Um was geht's? A-E-H. Um was geht's? Wir können das hier natürlich über Radio nur mit Worten wiedergeben. Pat antwortet drauf. Man kann nur SS-Truppen ausschicken, um Juden in KZs zu stecken. Und da sagt? Ist doch uralt. Habe ich schon zigmal übersatt gesehen. Das ist also beim ganz anderen Thema. In den Mailbox-Konferenzen vermischen sich die Themen auch dauernd. Und Pat sagt? Und natürlich die Namen. Hitler, Eva Braun. Alt? Über was unterhaltet ihr euch? Und dann tippe ich zurück über Nazi-Spiele. Woher hast du das Spiel? Keine Ahnung. War mal auf einer Diskette drauf. Ich finde übrigens, dass man das mit den Nazi-Spielen nicht ernst nehmen sollte. Dann gäbe es auch bestimmt solche Spiele nicht mehr. Dagegen sagt zum Beispiel Steffen Vernere vom Chaos Computer Club, tippe ich also ein, dass die Autonomen zum Beispiel ihre eigenen radikalen Spiele machen sollten. Möglich, aber ich glaube, die meisten Spiele sind nicht ernst gemeint und richten sich nur gegen das grundsätzliche Verbot solcher Spiele. Vielleicht haben die Rechten den besseren Zugang zur neuen Technik. Ich glaube, das könnte stimmen. Aber sie dürften dann nicht in der Lage sein, interessante Spiele zu schreiben. Denn nur interessante Spiele verbreiten sich auch. Ich verstehe nicht, worauf du hinaus willst. Ich meine, wenn so Spiele ernst gemeint sind, ist meist kein Spielwitz dabei. Liegt allein schon an der Ideologie. Ich denke, du kennst nur eines. Vom Fernsehen her kenne ich auch andere. Aber gespielt habe ich nur das eine. Du meinst also, die Rechten sind stumpf, also sind ihre Spiele stumpf, also sollte man sich einfach nicht drum kümmern, die verlaufen sich von allein im Sand, ja? So in der Art. Das passiert von selber. Nur Rechtsradikale werden sowas vielleicht 2-3 Mal spielen. Aber dann wird's auch denen langweilig werden. Würde mich interessieren, ob's stimmt, dass man solche rechten Spiele aus Mailboxen saugen kann. Ja, das Hitler-Diktator ist mal privat hier in der Box kopiert worden. Dann sagt die SPD halt, Mailboxen kontrollieren. Da können sie nicht viel kontrollieren, da sowas meist nur privat kopiert wird und der breiten User-Öffentlichkeit, also auch der SPD, nicht zugänglich ist. Ich habe den Eindruck, dass es kaum Sysops gibt, die was Rechtes oder Linkes tolerieren würden. Genau, also gibt es nur private Verbreitung solcher Programme. Würde ja gern mal in eine rechte Box reinschauen. Ich glaube nicht, dass es sowas gibt. Also das, was ihr in den letzten 4 Minuten gehört habt, das war eine Diskussion, die per Computer geführt wurde. Mehrere Computer online, wie man das nennt, in einem Münchner kommerziellen Computersystem. Es ging um Nazi-Software-Diskussionen, ihr merkt, wie sich alles vermischt, wie die anderen Ideen reinkommen, wie viele gar nicht drauf anspringen und so weiter. Jetzt seid ihr also gewappnet, wenn es um die Diskussion weitergehen wird. Wisst das von einigen Quellen, von einigen Punkten her einzuschätzen. Das war das Computermagazin im Zündfunk, aber es geht noch weiter. Übrigens, wenn ihr heute nach der ganzen Zündfunksendung um 6 anrufen wollt, das könnt ihr machen. Wolfgang Truger gibt in Kürze die Telefonnummer durch und dann könnt ihr eure Anmerkungen zu der ganzen Geschichte hier geben. Am Mikrofon verabschiedet sich erstmal Maximilian Schöner. Das Computermagazin gibt es in einer Woche wieder und ich freue mich, euch dann wieder zu begrüßen zu können um 16:30. Also ihr müsst euch diese neue Sendezeit langsam angewöhnen. 16:30 ist angesagt für das Computermagazin im Zündfunk Bit Byte Gebissen.